Allora, ora apro discussione sulle tre relazioni congiunte di questa mattina. Chi chiede la parola? Gherardi? Luig? Perfetto, prego Gherardi, questo è il microfono. Una domanda dipper, non so se ho capito bene la sua versione tedesca, comunque ti chiedo dei chiarimenti. Tu mi pare hai sottolineato l'importanza dell'eredità del Deutsche Fürstenstaat. Volevo dire che in effetti per quel che riguarda gli italiani, il dibattito in Italia sul problema delle riforme sociali, eccetera, è molto significativo il fatto che ci si riferisca proprio a questa eredità. Quando si tiene a sottolineare come il problema della legislazione sociale entri perfettamente come anello di congiunzione fra l'eredità del Reichsstaat e l'eredità invece del Polizeistaat, e si riscopre proprio tutta quella trattatistica che a questo faceva capo, cioè per esempio una riscoperta da parte dei liberali italiani del cameralismo tedesco. Ecco, però la preoccupazione da parte degli italiani è poi anche di dimostrare questo che ti dicevo, cioè l'integrabilità delle due eredità, il fatto che le due eredità possono essere congiunte, non andare a scapito l'una dell'altra. Ecco, allora ti chiedevo, a ulteriore chiarimento, cioè il problema della riforma sociale come si pone in Italia, come si pone in Germania dopo il 70, si pone analogamente questo problema o no? Cioè anche a livello di dibattito ci si pone il problema di integrare due modelli o no? O ci si rifà semplicemente al Wohlfahrtsstaat? A lui, bitte. Ich wollte nur zu Frau Kataruzas Vortrag einen Vortrag machen. Ich habe bei dem Vortrag sehr viel gelernt. Ich würde aber vielleicht sagen, dass man, wenn man sich heute überlegt, warum der Bismarck-Staat sowohl gegen den katholischen, also gegen die Politik der Katholiken gekämpft hat, als auch gegen die Sozialdemokraten, dann müsste man vielleicht noch mehr, als sie das getan haben, betonen, dass die ja im Grunde Werte vertraten, über die eigentlich nicht mit sich reden ließen. Die waren ja doch im Grunde sowohl der Politisch-Katholizismus als auch die Sozialdemokraten viel mehr auf die Sprengung des Systems angelegt, als wir uns heute klar machen, wenn wir sagen, da wurde eine Partei verboten. Vielleicht muss man das noch mehr in Betracht ziehen, denn für meine Überlegungen zu Kneist hat das eine gewisse Rolle gespielt. Ich habe ja nicht viel positive Werte gefunden, die der Kneist in das Königtum investieren konnte. Aber der König war wenigstens neutral. Nicht? Zynisch gesagt war der saturiert. Und der war eben vielleicht doch ansprechbar, während die anderen mit ihrer betonten Werthaltung von jeweils der anderen Seite glaubten, dass die deswegen nicht ein Diskussionspartner ist, weil sie die Prinzipien negiert. Und solche Parteien haben wir ja auch heute eigentlich nicht so gerne in den Parlamenten. Grazie. D'Uso? Sì, io volevo rivolgere una domanda, una sollecitazione a Gozzi in relazione appunto alla sua dell'interessante lezione che ha fatto. E, ecco, io non vorrei sembrare troppo astratto, no, anche in relazione alle nostre polemiche pubbliche o private, ma volevo vedere se c'era un possibile incontro di tematiche. La mia domanda riguarda proprio il senso concettuale che emerge all'interno della stessa formulazione della politica sociale, no? Ecco, allora io mi chiedo, mi pare che in tutto questo dibattito società è dato come qualcosa di scontato, qualche cosa che di volta in volta è determinato in modo diverso, no? Ma che si riferisce a qualche cosa di oggettivo, di reale, no? Ecco, allora nel momento in cui, appunto, siamo nell'Ottocento, nel momento in cui il concetto di società civile è un prodotto della teoria, no? Che nasce all'interno anche questo di una serie di problemi, come dire, di costituzione materiale, no? Ma nasce polemicamente come prodotto. Ecco, io mi chiedo, nel momento in cui si parla di politica sociale, che significato concettuale viene ad avere il sociale in rapporto a questa oggettivazione, in rapporto all'unità che caratterizza la società, in rapporto alle parti che caratterizzano la società, e il termine politica, in quanto si riferisce all'ambito pubblico, che cosa in modo determinato viene a sottolineare proprio come soggetti dell'azione politica. Questo problema mi pare che emerge in modo particolare, ma forse Traviso oppure forza di una direzione, quello che tu dicevi alla fine del tuo discorso, dove il termine politica sociale veniva non a unirsi, ma forse a contrapporsi o a trovare una difficile relazione con quello di democrazia politica. Ecco, mi pare che là il tuo discorso riguardasse proprio la politica pratica, nel senso della maggior facilità di un governo forte e accentrato, no? O di una situazione in cui il potere politico è accentrato, di fare una politica sociale e della debolezza decisionale all'interno della democrazia politica. Ma io, ecco, chiederei, non ci sono proprio dei problemi nel momento in cui si parla di democrazia politica e dei problemi di tipo concettuale, proprio in quanto nella democrazia si intende sottolineare quel soggetto che è, secondo me, formulato poi da tutta la scienza politica moderna, e che è l'intera comunità politica o il popolo. E allora che cosa significa in una democrazia politica fare una politica sociale? E che rapporto c'è tra ciò che sta a fondamento della politica e quella società che è oggetto della politica? E un'altra volta, in che rapporto si pongono da una parte l'elemento unitario che è alla base della legittimazione della democrazia, ancora a livello, io ho appunto un po' l'ossessione del concetto di rappresentazione, ma a livello del modo in cui è intesa la rappresentanza come rappresentanza appunto della nazione, come rappresentanza del popolo, quindi rappresentanza dell'unità politica, e invece quelle istanze che un'altra volta prendono sempre il nome di democrazia, che sono la rappresentazione delle varie parti della società, degli interessi della società, dei bisogni della società. Ecco, mi chiedo se questi sono problemi legittimi e se c'è una indicazione appunto all'interno dell'argomento e anche dell'analisi che tu avevi fatto. Andando via, il treno, hai già detto, Cambria. Cambria. Dunque, le tre relazioni di stamattina, che sono molto belle e anche ben integrantesi reciprocamente, cioè suggeriscono molte considerazioni in relazione al caso italiano. Intanto perché proprio gli stessi dibattiti in Germania, sia riguardo alla socialdemocrazia, sia riguardo alle diverse fasi delle politiche sociali, hanno un riscontro molto preciso nella pubblicistica italiana dopo l'unificazione, soprattutto con un crescendo nell'ultimo decennio dell'Ottocento. Cioè, si possono solo accennare alcuni punti, anche perché lo scambio è ricco e forse il modello tedesco o l'esperienza tedesca è uno dei punti più importanti di riferimento per capire come si orientano le classi dirigenti o da quale preoccupazioni perlomeno sono mosse in alcune loro ipotesi o ricerche di carattere politico. Cioè, la socialdemocrazia è seguita da vicino, appunto, cioè secondo quelle periodizzazioni anche sulla base appunto di quei temi che la Cataruzza ha usato, cioè tipici del dibattito parlamentare tedesco, anche perché l'alternativa per i liberali italiani è duplice, cioè la Germania presenta il più forte partito socialdemocratico e poi l'esplosione negli anni 90 crea uno sconcerto generale, l'alternativa costituita dalla politica bismarchiana può costituire un'incognita per motivi diversi dell'eccesso, rappresentati dall'eccesso di statalismo e di intervento sociale. Ecco, questa vicenda appunto è centrale per, a mio avviso, per capire anche appunto alcuni dilemmi ed alcune alternative del caso italiano. Si è finora molto insistito nel sottolineare la influenza del dibattito sulla Sozialpolitik, sulla social reform in Italia. Probabilmente a questo punto meriterebbe più la pena di porre in rilievo delle distinzioni, perché dell'influenza appunto della scuola tedesca sui lombardo-veneti, cioè si è già detto abbastanza, forse invece, cioè nella scuola, nei dibattiti della social reform in Germania ci sono ipotesi, cioè più radicali, più innovative di quanto non siano state recepite in Italia. Questo secondo me adesso è una delle questioni da affrontare. Un altro aspetto, e poi chiudo perché per non appesantire la discussione, è quello appunto della rispondenza che hanno all'interno del dibattito italiano i liberali tedeschi, i liberali progressisti che escono un po' sacrificati appunto dal grande confronto socialdemocrazia e bismarchismo come forza, cioè un po' in estinzione o comunque cioè perdente. In realtà i liberali tedeschi sono relativamente conosciuti, però ne col caso prevalente di Richter, e questo però finisce con l'impoverire un po' il loro ruolo, in quanto vengono assunti a modello di una identificazione tra liberalismo e liberismo economico che, cioè, probabilmente appunto, cioè, li sacrifica nel loro rilievo effettivo, e che comunque riduce l'opposizione sia alla socialdemocrazia sia alle politiche sociali statalistiche appunto al puro termine centrale del liberismo economico, libera iniziativa, libera concorrenza, ma anche libera poi contrattazione all'interno di un'economia industriale. Questi sono appunto i riferimenti più noti in Italia, ma mi sembrano comunque appunto significativi di una divulgazione, cioè importante per la storia italiana appunto di queste esperienze tedesche. Amato? Mi dispiace appunto che Marina Cataruzza sia dovuta partire, ma sono in parte giustificato nel fare alcune, diciamo, osservazioni dal fatto che ne abbiamo anche parlato a lungo a tavola. Ecco, si parlava in contrapposizione alle tesi più, così, forse più esagerate, più mitologizzanti del Sonderweg, della sottolineatura dell'elemento della modernità. Ecco, indubbiamente, però io aggiungerei l'aggettivo suggerito, a mio avviso, a ragione, da Innocenzo Cervelli, modernizzazione conservatrice. L'aspetto della modernità veniva individuato in questo rapporto dei gruppi di interessi legati ai partiti. A mio avviso, una delle chiavi fondamentali di lettura della Costituzione materiale del Kaiserreich non è data tanto immediatamente dal rapporto associazione di interessi partiti politici, ma dal rapporto privilegiato, diretto, immediato tra le associazioni di interessi e l'amministrazione. Da quell'incorporamento amministrativo degli interessi su cui anche Gustavo appunto si è soffermato nei suoi lavori, che rendeva secondaria e conseguenziale in qualche modo, cioè manipolabile, la stessa mediazione parlamentare. Cioè noi vediamo che tutte le leggi più importanti, dai dazi protettivi del 79-80 alle leggi di assicurazione sociale, alla statalizzazione del sistema ferroviario prussiano e così via, quando Bismarck tenta di imporle unilateralmente dall'alto senza aver contrattato preventivamente con gli esponenti delle associazioni di interessi forti, queste misure legislative non passano, mentre passano quando vengono, diciamo, contrattate in questo modo. Per cui i partiti politici si vengono a trovare in una situazione abbastanza particolare di manipolazione dall'alto, manipolazione governativa dall'alto da un lato e pressione dal basso degli interessi organizzati della società civile dall'altro, interessi che vengono utilizzati, a volte in parte sono conflittuali, rispetto dall'azione governativa. Per cui abbiamo questo inserimento diretto degli interessi corporati nei processi di decisionalità politica, inserimento di tipo costituzionale nel senso della Verfassung, della Costituzione materiale, che rende secondaria e conseguenziale in qualche modo la stessa mediazione parlamentare. Per cui si potrebbe parlare, con una forte schematizzazione resa necessaria dal tempo, di una spoliticizzazione progressiva dei partiti parlamentari, intendendo per questo quella Polarisierung von Ideen und Realpolitik sottolineata da Thomas Tipperdy, un famoso saggio sui Grundzüge der deutschen Parteigeschichte, cioè questa contrapposizione tra due poli, tra due estremi non mediati delle Weltanschauungen dei rispettivi milieu social-morali, secondo appunto le categorie di Lepsius, e di un progressivo appiattimento dei partiti politici sugli interessi della rispettiva base sociale e quindi con un progressivo accantonamento della problematica politica generale e politico-costituzionale generale. A questa spoliticizzazione dei partiti parlamentari fa riscontro una politicizzazione diretta, immediata, delle grandi associazioni di interessi, soprattutto direi già quelle, le due grandi associazioni del 76, ma soprattutto con i ferbende, diciamo, della nuova generazione, questo secondo una tipologia di pule abbastanza recente, abbastanza convincente, Bundesland Wirte, che è forse, accanto alla socialdemocrazia, che per alcuni aspetti aveva preso a modello, il vero partito di massa moderno, nel senso che ha una struttura di funzionari ramificata dal vertice alla base, ha dei fondi per finanziare le elezioni di determinati candidati dei diversi partiti politici e riesce a imporre tutto questo con una forza notevolissima. Grazie. Schulze, Herr Schulze. Ja, ich muss mich den bedauernden Worten meines Vorredners anschließen über den vorzeitigen Abgang von Frau Katarussa. Ich spare mir die Bemerkungen, die ich eigentlich und Fragen, die ich jetzt eigentlich zu den Einzelaspekten Ihres Vortrages machen wollte und die etwas anschließen an das, was Herr Lurie gesagt hat, und möchte nur auf der konzeptionellen Ebene etwas im Anschluss an Ihre Worte etwas sagen zu diesem Beitrag. Ich war zunächst überrascht, als ich das Programm sah und hatte etwas den Eindruck, das fällt vielleicht aus dem Rahmen, einem ganzen begriffsgeschichtlich angelegte Konzeption und dann ein Vortrag, der stark ereignisgeschichtlich im Thema klingt. Und ich bin durch den Vortrag sehr angenehm überrascht worden und möchte also nur diese konzeptionelle Seite, unabhängig von Einzelpunkten, betonen. Erstens, weil er, dieser Vortrag, den Höhenflug der Entwicklung der politischen Ideen mit den Vorgängen und realen politischen Bewegungen zusammengeführt hat. Das war ein ganz wichtiger Aspekt, wie die Tagung ja auch heißt, eben die Konzeption Sozialwissenschaft und so weiter in Bezug zur Organisation des politischen Systems. Und zweitens, weil er vielleicht uns vor Augen führt, dass man etwas relativieren muss, den Ansatz, den wir im Prinzip in dieser Tagung hier verfolgt haben, der am Anfang dargestellt wurde, nämlich die Entwicklung der neuen politischen Vorstellungen und Modelle zu verfolgen in den Vorstellungen und literarischen Äußerungen der Führungsschichten. der Führungsgruppen. Offenbar hat sich hier doch auch ein wichtiger Anstoß ergeben zur Entwicklung der dann verbreitet werdenden Vorstellungen von Partei, nicht in den Köpfen der Führungsschichten, sondern gerade in den Köpfen einer politischen Gruppierung, die eben zu dieser Zeit auch noch eine ganze Weile von der Führung ausgeschlossen war. Neben Entwicklungen in den Verbänden und so weiter, die dann etablierter waren sozusagen. Aber da kam mein Impuls, vielleicht den Ansatz, nur auf die Führungsschichten zu gucken, etwas relativiert. Gleichwohl, aber das möchte ich jetzt gleich wieder meinerseits relativierend sagen, natürlich von einer bestimmten Richtung der Sozialgeschichtsschreibung immer überbewertet worden ist. Sagen, alles kam von unten durch den Druck der Massen von unten. Das ist nicht so. Und dass aber trotzdem auch da was bewegt wird, fand ich wichtig, dass das hier angesprochen ist. Mit all den Konsequenzen, es war ja auch, das fand ich wichtig, in dem Referat gesagt, das war noch nicht das Konzept von politischer Partei, wie es dann in anderen Bereichen sich entwickelt hat. Und dass es das noch nicht war, haftet ja dann wohl der Sozialdemokratie in Deutschland jedenfalls noch über lange Zeit und vielleicht bis zur Gegenwart an, diese Vorstellung von Heimat, die damit verbunden waren, mit Stallgeruch und all den spezifischen Problemen dieser Partei und ihres Umfelds. Dann aber zwei Fragen zu dem Referat von Herrn Dipper, die ich fand das also ganz, ganz außerordentlich informativ. Und meine Fragen betreffen eigentlich nur den Anfang und das Ende. Reform als Zentralbegriff der deutschen Politik. Am Anfang haben Sie uns ja eindrücklich gezeigt, Mitte des 18. Jahrhunderts. Offenbar in einem Kontext, den Sie jetzt nicht weiter entfalten konnten, ich will mal spekulieren, der stark naturrechtlich geprägt war. Werte, Vorstellungen des Naturrechts umsetzen in praktisches Handeln durch den Fürstenstaat. Meine Frage für den Anfang geht in beide Richtungen. Den Sprung, den Sie dann gleich gemacht haben, ist 19. Jahrhundert. Wie kann man mit dem Begriff, was haben Sie uns gesagt, gesellschaftliche Reform 1832 fängt das an, weiter operieren, wenn doch dann wahrscheinlich der naturrechtliche Kontext weitgehend abgestreift ist? Und für 1832 und für 1750 die Frage, haben Sie irgendwas gefunden, ob man sich bewusst für diesen Begriff entscheidet, in Abgrenzung zu dem alten, viel älteren Begriff Reformation, der ja in der deutschen politischen Geschichte des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit sozusagen gleichermaßen der Zentralbegriff war. Nicht nur die Kirchenreformation, die Reformation der Land- und der Stadtrechte, die Reformation des Reichsregiments, also die politische Reformaufgabe des späten Mittelalters, der beginnenden Neuzeit, Reformation. Und jetzt 1750, 1830 lässt man die Aktion weg und macht eine Reform daraus. Was steckt dahinter? Und nach vorne gesprochen, am Ende des von Ihnen geschilderten Vorgangs, von der Zeit, da steht ja die Reform schlecht da eigentlich. Die bürgerlichen Vertreter der Reform können den Begriff nicht mehr reformieren, haben Sie uns gesagt. Und vielleicht könnte man ergänzen, diejenigen, die doch irgendwie reformieren wollen, und das sind ja nun auch wirklich bürgerliche, in Anführungsstrichen, weil dieses Begriff, wie man definiert, wie Radbruch, Sinsheim und so weiter, assoziieren sich weitgehend mit der Sozialdemokratie und wirken in dem Lager. Aber nach 1945 haben wir ja wieder einen positiv besetzten Begriff der Reform, und zwar einen, der nicht nur mit der Sozialdemokratie verbunden ist. Meine Frage ist, gibt es da vielleicht doch Verbindungen, die man vielleicht bei einem etwas flexibleren Umgehen mit dem Reformgedanken schon in den 20er Jahren im katholischen Bereich im Zentrum verknüpfen könnte, wenn man das bürgerliche Lager in Anführungsstrichen schaut? Oder gibt es nach 45 eine ganz neue Entwicklung, die diesen Begriff dann wieder positiv auflädt und für alle möglichen Hochschulreformen, Steuerreformen, Rentenreformen und so weiter als Bildungsreform ganz weiter mobilisieren lässt? Grazie. Gozzi e poi Dan. Dunque, io volevo rivolgere invece una domanda al professor Dipper sulla sua concezione della riforma sociale. laddove lui ha sostenuto che in sostanza la concezione paternalistica della riforma sociale si è opposta a una visione di autoemancipazione. Ecco, per me questo è un tema molto molto stimolante, che si lega anche a alcune cose che diceva Fioravanti questa mattina, cioè sulla presenza anche di un modello inglese in Germania, prima di che cosa? Prima penso appunto della fondazione del Reich, perché penso soprattutto alle tesi di Schmoller, che questa mattina abbiamo presentato come un teorico dello Stato forte, dello Stato paternalistico. Ecco, negli anni 60 Schmoller invece aveva elaborato un modello che era molto vicino alla concezione inglese, cioè tutto fondato proprio sulle forme di auto-organizzazione operaia, ma penso ancora di più a Stein, cui Schmoller si ispirava, negli anni in cui appunto scriveva la Verwaltungslehre, lì appunto la sua concezione di amministrazione sociale si lega proprio a una visione di Vereinswesen e poi soprattutto forme cooperative, società di consumo e di produzione operaia. E solo dopo che appunto si impone invece un modello di Stato forte, appunto il modello prussiano in sostanza, di fronte al quale anche Schmoller si piega, tant'è vero che celebrando la morte di Bismarck nel 98 dirà proprio sì, in qualche modo mi sbagliavo, è stato Bismarck che ha capito realmente come si doveva cercare di integrare la classe operaia nello Stato, eccetera eccetera, no? Addirittura usa delle espressioni apologetiche, insomma, no? Ha battuto col bastone sulla roccia, ne è scaturita l'acqua di vita delle assicurazioni, le forme incredibili, ecco. Però ecco, questo passaggio da un modello inglese prima della fondazione del Reich e dopo, per me questo è molto importante, appunto la sua relazione secondo me sottolineare questo. Invece per rispondere ad Uso faccio dopo. Sì, ecco. A Dan per favore, che era dietro. Ich wollte doch gerne auch hier meine Bedenken gegen unsere Verwendung des Begriffes Weltanschauungspartei hier zu Protokoll geben. Dieser Begriff hat ja heute wieder eine starke Rolle gespielt. Ich fühle mich sehr unwohl in der Art, wie er verwendet wird. Referat heute Vormittag, die Weltanschauungspartei wird abgelöst von der Interessenspartei. Wenn wir nun aber fragen, welcher Begriff von Weltanschauung liegt hier eigentlich zugrunde, dann sieht man doch schnell, dass der Begriff von Weltanschauung, wie er ja eigentlich von Dilthey und so weiter stammt, nämlich Weltanschauung im Sinne einer geschlossenen Welterklärungslehre, die da zugrunde liegt und die hier als System angeboten wird, ja nun eigentlich nicht zu der Welt des frühen 19. Jahrhunderts passt, auf die er nun immer angewandt wird. Denn hier ist es ja nun nicht so, dass mit, sagen wir jetzt, liberalen und demokratischer Partei sich verschiedene Weltanschauungen gegenüberstehen, sondern verschiedene politische, meinetwegen Grundanschauungen. Aber sozusagen die verfassungspolitische, verfassungstheoretische Gesamtwelt ist ja eigentlich eine. Von daher, wenn man nun fragt, was wäre denn überhaupt Weltanschauungspartei zu nennen, dann wäre am ehesten eigentlich die Sozialdemokratie, die sich dann dem Marxismus zu eigen macht, eigentlich als eine Weltanschauungspartei im eigentlichen Sinne zu bezeichnen, weil sie ja in der Tat gegenüber dem gesamten bürgerlichen Konsensus, der im Reichstag vertreten ist, eben wirklich eine abweichende Gesamtanschauung vertritt. Weitere Weltanschauungsparteien wären dann zum Beispiel auch die Antisemitenparteien im Reichstag. Dies also hier nur zu bedenken, eben auch gerade um diese Außenseiterrolle der Sozialdemokratie und ihre Behandlung durch andere zu erklären. Aber wie gesagt, mein Memento gegenüber dieser Begriffsverwendung. Danke. Piccinini. Ma io volevo porre due questioni a Gustavo Gozzi, un po' all'inizio e alla fine della sua relazione. E questo un po' utilizzando una chiave comparatistica. Io la Germania la conosco poco, un po' conosco la Gran Bretagna. Le questioni sono l'etica. Cioè, cosa significa, o che effetto ha, o che involucro è, questo discorso sull'etica alle origini di una genealogia possibile della socialpolitica. Soprattutto, non tanto che immagine, che oggetto si ha della società, ma che immagine si ha di ciò che fa legame nella società. Cioè, il sociale più che la società. Questo lo pongo perché nei passaggi finali del discorso di Gustavo Gozzi, quelli su costituzionalizzazione di fabbrica contro produttività, in qualche modo, mi si pone un altro problema che riguarda, se vogliamo, ciò che fa legame sul terreno della produzione. Cioè, penso, ad esempio, a quel forte elemento di quasi corporativismo di fabbrica, tutta la tematica dei cottimi, della rappresentanza interna del lavoro, che in qualche modo mi funziona molto anche nell'ideologia della produttività. Ma mi funziona molto bene, ad esempio, rispetto all'esperienza inglese, penso agli anni 60, agli anni 70, quando un'etica come quella di Green, che tutto sommato non è estranea a Fichte, a una lettura per quanto particolare di Fichte, serve da base per una continuità disciplinare che arriva fino a Keynes, ad esempio, e dove della società non c'è immagine, ma c'è immagine specifica di un certo legame sociale e quindi di una possibilità di intervento su di esso in determinate modalità. Allora, il problema è, la politica sociale, nell'accezione tedesca, costituisce sì, come dire, un elemento compatto di cui Gustavo Gozzi ha, tutto sommato, dico, mostrato il ciclo disciplinare, ma utilizza materiali e elementi che ritrovo anche in situazioni, tutto sommato, differenti e differentemente pensate. Mi chiedo appunto cosa costituisca in qualche modo la determinante principale in questi processi. Grazie. Grazie. Henry Kertbit. Ich hätte zwei kleine Fragen an Herrn Lippe. Und zwar die erste wäre, bei Kant gibt es bekanntlich als Schlüsselstück seiner politischen Philosophie in Verbindung mit seiner allgemeinen Philosophie die Lehre von der permanenten Reform. Die Claudia Lange hat darüber ein sehr gutes Buch geschrieben. Frage, wie passt sich das ein und wäre das nicht die Lehre gewesen, die der nicht reformierbaren Reform zur Reform verholfen hätte? Zweiter Punkt, ganz konkret, die gemäßigten Sozialreformer, Sie haben uns drei Gruppen vorgestellt für diese Zeit 1872er Jahre und auch nochmal später. Wen meinen Sie konkret, Sie haben keine Namen genannt, mit den gemäßigten Sozialreformern im Gegensatz zu den Kathedersozialisten, bei denen ja dann doch ziemlich viele auch noch drin waren, fragt man sich, wo sind die anderen Beispiele? Grazie. Per Gozzi, una brevissima risposta, due minuti. Non è semplicissimo, evidentemente, perché come giustamente D'Uso osservava all'inizio della sua puntualizzazione, qui ci sono delle questioni molto complesse proprio di metodo, di modo di porsi i problemi legati ad una storia dei concetti. Io anche sono rimasto molto interessato ai lavori di questo seminario, su cui andamento francamente non si sapeva quale sarebbe stato lo svolgimento effettivo, sulla capacità che ha avuto di legare strettamente questa evoluzione dei significati con la storia politica e la storia costituzionale. Ecco, come si colloca rispetto a questa articolazione così avvincente di scienza e politica l'osservazione di D'Uso? Ecco, ritengo sia molto importante e la vedo come complementare rispetto al tipo di approccio che ho sviluppato io, nel caso specifico della sua osservazione proprio rivolta ad alcuni punti. Perché dico questo? Perché nel momento in cui mi si pone la questione, qual era il concetto di società? Ecco, qual era il concetto di società? Posso dire, era probabilmente un concetto hegeliano di società, perché prendiamo Schmoller e guardiamo il suo ascendente diretto, cioè Stein, la fondazione è decisamente hegeliana. Però che cosa bisogna dire allo stesso tempo di questi autori? Che fanno un'operazione di applicazione o di trasposizione di una riflessione strettamente filosofica sul piano delle scienze dello Stato. Vorrei dire il passaggio dalla filosofia alla scienza dello Stato. Anche De Sanctis ha puntualizzato questo quando appunto ha parlato di Stein come di un realista in un mantello idealistico. Lo stesso secondo me vale appunto per Schmoller. Cioè assumono, forse vogliamo dire, come costruzione, come modello la forma hegeliana, ma la vanno a scarnificare, vanno a trovare all'interno le relazioni tra le forze sociali e politiche e indagano attraverso le loro relazioni i processi concreti di formazione della volontà politica, che era ciò che io mi proponevo di indagare discutendo di politica sociale. Per cui sì, possono assumere la nozione di società, benissimo, però poi la vanno a scarnificare in che cosa? In gruppi di interesse, in relazione tra interesse e governo, tra governo e Parlamento. È quello che alla fine la scienza dello Stato fa in più rispetto alla filosofia. Il concetto di politica, ecco, altrettanto problema altrettanto complesso. Come si pone il rapporto politica e democrazia? Dunque, fino alla fine dell'impero si potrebbe dire la politica è politica dello Stato, è appunto questo Fürstenstaat, oppure questo Stato d'autorità, questo Obrigkeitsstaat, che è appunto al centro della politica, che attorno al quale ruota ogni tipo di decisione, sia nelle interazioni con gli interessi, sia nell'interazione con il Reichstag. La fine di questo modello politico e modello di pensiero al tempo stesso pone il problema della democrazia. Come lo pone? Ecco, e lì si impone nuovamente una storia dei concetti che sia al tempo stesso storia costituzionale, perché non c'è una definizione univoca di democrazia nei rapporti con il concetto di politica. Esempio, che è stato citato anche da Dipper, il libro importantissimo, sono dei libri rilevanti storicamente, quello di Naumann, perché è stato il libro che ha dato avvio a una ripresa di discussione sul tema della democrazia. Se guardiamo la nozione democrazia di Naumann, è intricatissima. Perché è intricata? Perché apparentemente si può dire Naumann propone una democrazia parlamentare, ma in realtà la sua visione sottende tutt'altro. Che cosa sottende? Sottende per esempio il fatto che la sua concezione è stata determinata fortemente dal concetto di potenza, per esempio, di Max Weber, ossia lo Stato, per essere Stato di potenza, deve essere uno Stato pacificato all'interno, cioè la politica sociale funzione di una politica di potenza. Ecco che allora il concetto di democrazia, ossia partecipazione di masse pacificate alla forma di governo, avviene però all'interno sempre della forma monarchica, tanto è vero che il libro si intitola Democrazia e Kaisertum. Quello che si verifica dopo è invece proprio la fine di questo perno attorno al quale si reggeva anche l'ipotesi democratica. Non dimentichiamo che anche Weber conciliava democrazia e appunto monarchia. È il progetto di questi liberali progressisti che alla fine. Ecco, il venir meno di questo tipo di centralità del politico impersonato dalla monarchia, dal Kaisertum, è ciò che pone il problema dell'epoca successiva. Qual è la fondazione di una democrazia nella quale appunto partecipano le masse, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi è un problema molto, molto complesso, dove più che mai la storia del concetto democrazia o politica si lega alla vicenda costituzionale. E per Piccinini, perché dunque il concetto di etica è la stessa cosa. È la stessa cosa. Chi c'è dietro la riflessione di Stahl e di Schmoller? Posso dire, c'è Hegel, o forse c'è più ancora Stahl, cioè il suo concetto di Stato, di diritto, e qui cito dal suo libro, dove il sottotitolo è Dottrina del diritto e dello Stato sul fondamento di una visione del mondo. Ecco, come si traduce questo sul piano delle scienze dello Stato? È l'involucro ancora una volta formale, che si traduce in un'idea di giustizia che viene imposta surrettiziamente dallo Stato alle relazioni economiche, ma non c'è conoscenza ancora di relazioni economiche, questo avverrà successivamente attraverso un processo di secolarizzazione. Benissimo, proprio questo percorso, da un involucro formale che gradualmente assume una forma, in questo caso di giustizia gestita dallo Stato, che gradualmente diventa poi progressivamente rifiuto di questa idea di giustizia e ideale di politica, della interazione diretta delle parti. E questa è la secolarizzazione di etica. Posso dire allora che senso ha? Ma semplicemente una visione prospettica di un'idea di etica che questi autori assumono come eredità di un mondo passato, decisamente Hegel e Stahl, e che però viene messo a confronto con una conoscenza che vuole essere scientifica della realtà del loro tempo. L'altro punto, il problema del corporativismo e produttività. Anche qui, in poche parole è difficile ovviamente non sintetizzare tutto, ma qui c'è un problema appunto complesso. Io credo che ci sia un nesso molto stretto, corporativismo e produttività. Perché? Perché certamente il fatto di avere un'organizzazione corporativa delle parti funzionali ad un'economia, cioè ad un funzionamento dell'economia, è certamente un elemento funzionale alla produttività. Però qui bisogna allora usare delle categorie adeguate. Qual è il problema era? Qual è cos'è che fa funzionare o non funzionare questo modello? Allora io rispondo, probabilmente nuovamente il riferimento al contesto costituzionale, perché io posso dire una socialdemocrazia integrata amministrativamente, come fu, quindi le strutture amministrative dell'assicurazione, dei tribunali arbitrali, eccetera, ha fatto funzionare effettivamente un'economia, ma essa non era integrata politicamente, è quello l'elemento di debolezza. Allora dico, ha funzionato l'economia ma non ha funzionato invece il quadro costituzionale che ha reso appunto, che ha rappresentato il tallone d'Achille di questo caso, ma il problema però ha un'estensione. Grazie, Dipper. Also ich bin ja jetzt aufgefordert worden, noch einmal einen Vortrag zu halten und lehne deswegen jegliche Verantwortung ab, wenn es etwas lang wird. Es ist nicht meine Schuld, aber ich will es systematisieren und zusammenfassen. Ganz schnell geht das erste von Herrn Schulze. Warum haben die nicht Reformation gesagt, sondern Reform? Der Begriff ist festgelegt. Reformation ist festgelegt Mitte des 18. Jahrhunderts, mit Beginn, kann man sagen, der modernen wissenschaftlichen Geschichtsschreibung auf eine Epoche. Die Reformation, und damit war der Begriff sozusagen seiner Verfügbarkeit entzogen. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Unterschied zu Frankreich. Frankreich hat diese Entwicklung nicht mit vollzogen, bis auf den heutigen Tag. Reform heißt beides. Die Reformation und die Reform, der Rückbezug mit spezifisch sozusagen Appellen an protestantische Verantwortungsethik und so weiter, ist dem Begriff nie abhanden gekommen, weil der Begriff Reformation im Französischen etwas völlig anderes meint, nämlich die Entlassung von Truppenteilen, vor allem von Offizieren. Wie das kommt, weiß ich nicht. Also Reformation scheidet aus, man musste die andere Formel nehmen, Reform. Zweiter Punkt, das betrifft auch noch gleich Sie, Herr Schulze. Sie haben zu Recht vermutet, dass Reform als Zentralbegriff im 18. Jahrhundert im Kontext des Naturrechts sozusagen seine Karriere starten konnte, aber Naturrecht genügt nicht. Etwas, was mir auch bei Stolleis wieder sehr deutlich geworden ist in seinem ersten Band und wo ich ihn sozusagen für mein eigenes Buch gerade eben schamlos abgeschrieben habe, weil es mir einfach das Überzeugendste sein ist. Wir haben im Deutschen eine typische, und das finden wir nirgendwo sonst, Kombination, und es ist auch schwierig, das auf theoretischer Ebene sich selber klar zu machen, weil es nicht zusammenpasst. Eine Kombination von Naturrecht und Aristotelismus. Und das passt in Deutschland zusammen. Dieser späte Aristotelismus als Pflichtenlehre. Und wenn nun am Ende des 18. Jahrhunderts aufgrund Revolutionsverdacht und anderen Dingen die naturrechtliche Argumentation aufhört, mehr oder weniger verstummt, dann bleibt der Aristotelismus sozusagen übrig, der mittlerweile sich dermaßen bis hin in die Dienstpragmatiken, das heißt in die Vorschriften, wie Beamte eingestellt, besoldet, entlassen werden und wie sie sich zu verhalten haben. Um Beamte geht es vor allem, wenn wir das hier meinen. So sozusagen zu einem unentwirrbaren Bestandteil geworden ist, dass dieser Aristotelismus in Gestalt einer schlichtweg säkularisierten Pflichtenlehre in das Alltagsbewusstsein der Eliten hineingekommen ist, und auf diese Weise bekommen wir gewissermaßen die Brücke zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert. Und ich wäre nicht überrascht, ich habe es nicht gemacht, man könnte es versuchen. Sie, Herr Gott, Sie haben gerade angesprochen, wo kommen die Schmollersche Ethik her in der Volkswirtschaft, und haben Namen genannt. Ich wäre nicht überrascht, wenn man auch weitersuchen würde und in diesen Restbeständen aristotelischen Denkens, neo-aristotelischen, das ist eine typisch protestantische Art zu denken. Der Katholizismus hat es allerdings rezipiert im späten 18. Jahrhundert in den Universitäten. Wäre nicht überrascht, wenn das auch bei Schmoller sozusagen als der allerletzte Urgrund herauskommt. Die deutschen Beamten sind sozusagen von einer besonderen Ethik durchweg im 19. Jahrhundert erfüllt. Und dann komme ich schon zum dritten Punkt, und das war die erste, das war Ihre Frage. Der deutsche Fürstenstaat, welche kann er sozusagen für das 19. Jahrhundert noch einmal gewissermaßen verwertet werden, oder kann er hier, kann an ihn angeknüpft werden? Das geht eben zusammen mit diesem Neo-Aristotelismus, der in der Praxis natürlich und vor allem für die Betroffenen der Polizeistaat ist. Natürlich jetzt nicht im Sinne eigentlich des späten 19. und gar nicht des 20., sondern Polizei mit C-E-Y, also der Verwaltungsstaat, der als solcher ja, auch das hat Stolleis neulich in einem Aufsatz kurz skizziert, aber das ist eigentlich nicht weiter überraschend gewesen, für Historiker im Grunde nie untergegangen ist. Da machen wir uns vollkommen irrsinnige oder irrige, so muss man sagen, irrige Vorstellungen über die liberalen Staatsausprägungen, die in der Wirklichkeit einfach nicht zu finden sind. Man zitiert dann immer den preußischen Staat, weil der 1810 die Gewerbefreiheit eingesetzt hat. Das ist tatsächlich das Einzige und hat natürlich genügend Aufsehen erregt. Gleichzeitig hat er die Bauern befreit. Und wenn es je eine stärkere Intervention in die Gesellschaft mit Hilfe staatlicher Macht gegeben hat, oder eine starke Intervention, dann war es dieser Prozess, der in Preußen seinen administrativen Höhepunkt in den 20er und frühen 30er Jahren gefunden hat und Millionen von Menschen betroffen hat, und in den anderen, vor allem süddeutschen Staaten, ich habe es ja lang und breit untersucht, überhaupt erst in den 60er Jahren administrativ vollendet worden ist. Das heißt, über 50 Jahre allein im Bereich der Landwirtschaft eine permanente Intervention in Gestalt des Polizei im alten Sinne Staates mit einer Ethik, nämlich die bisherige Ordnung ist ungerecht und die muss geändert werden. Und das sind wir, die Beamten, denn kein Parlament lässt sich dafür einspannen aus verschiedensten Gründen, und dass der Adel freiwillig auf seine Feudalrechte verzichtet, das ist ja ohne dies nicht zu erwarten. Also die Permanenz, insofern, wenn wir dann in den 70er und 80er Jahren den Wohlfahrtsstaat haben, dann ist es nur eine Transformation einer ganz alten Tradition, die nie abgebrochen ist, die nur sozusagen neu aufgeladen wird mit neuen Inhalten und sicherlich auch mit neuen Zielsetzungen. Ach, Herr Rügger, da habe ich vergessen mit Kant. Sie haben natürlich völlig recht. Kant hat sozusagen eine alternative emanzipatorische Reformlehre entworfen. Ist völlig klar. Humboldt übrigens genauso zur selben Zeit. Der hat eine Theorie der Reform entwickelt in seinen Grenzen des Staates, die absolut nicht ins Konzept passt. Die beiden sind nie rezipiert worden in dieser Hinsicht. Ja, das war dieser Punkt. Moment, ich muss mich jetzt... ja, das ist das, was Sie, Herr Gotzi, wenn ich mich nicht irre, in die Debatte gebracht haben. Das Problem paternalistische Sozialreform versus Autoemanzipation. Wo kommt dieses Modell der Autoemanzipation her und welche Rolle spielt England? Das ist völlig klar, dass hier sehr stark mit Bezug auf England diskutiert wurde. Die Präsenz englischer Vorbilder war gerade auch im Bereich der Sozialreform stärker, als wir es denken. Viele waren persönlich in England. Man hat die Zeitschriften gelesen, die Friendly Societies sind ein ganz konkreter Anknüpfungspunkt, die Penny Reviews zum Beispiel sind ein konkreter Anknüpfungspunkt. Man hat versucht, billige Massenblätter zu machen, speziell die Arbeiter, das sind alles Handwerkergesellen noch, anzusprechen. Das geht also sozusagen auf der konzeptionellen Ebene und auf der Ebene der praktischen Sozialreform ist völlig klar, dass da sehr starke Verstärkungen kommen. Ob es ohne diese gegangen wäre, weiß ich nicht. Das ist eine müßige Frage, aber dass da England einfach präsent war, ist völlig klar. Dann zur Frage Sozialreform, Vergleich Deutschland, Italien, ob es so etwas gegeben hat für Italien. Ich glaube ja, nur ist das in Italien zum großen Teil ein brachliegendes Feld, weil wenn wir in Italien so etwas haben, dann machen es Personen wie Gianmario Bravo in Turin und die kommen von der Arbeiterbewegung her. Und das ist, glaube ich, im Grunde ein Weg, wo man sich einen Teil des Verständnisses versperrt. Weil eben die frühe praxisorientierte Sozialreform, die es in Piemont, ich habe mich mal selber angefangen zu überzeugen, indem ich angefangen habe, darüber zu arbeiten, die frühe Sozialreform, die absolut identisch ist wie Deutschland und die sehr viel stärker als die deutsche von England herkommt, in ihren Modellen sich natürlich nicht an Arbeiter gerichtet hat. Insofern findet sie nicht das Interesse der Scuola, die Torino. Wenn man so will, das sind eben noch Handwerker gewesen, aber für diese Handwerker gibt es durchaus eine Fülle von Schulen, von Sparkassen, teilweise, also dieser ganze Assoziationismus ist sozusagen in Nutze da. Ich glaube, etwas Ähnliches gibt es auch in Mailand. Es ist bloß viel schlechter erforscht als bei uns, weil sozusagen natürlich die handwerkliche Ebene in Italien eine schlechte Presse hat. Während wir sozusagen dieses zünftige Denken ins 20. Jahrhundert hineingerettet haben und deswegen sind wir auch eher in der Lage, uns an solche Dinge wieder zu erinnern. Die vorletzte Frage, jetzt in meiner, ich gehe chronologisch vor, wie Sie gemerkt haben, bezog sich auf die Alternative, wenn man Sozialreform machen möchte, gibt es in der Tat zwei Modelle. Einmal Wohlfahrtsstaat und das andere Modell ist Entproletarisierung. Das möchte ich sozusagen aus kategorialen Gründen stärker trennen, als sich das in der Praxis durchhalten lässt. Der Wohlfahrtsstaat ist sozusagen das Paradoxon, viel früher von den konservativen Staatssozialisten begriffen worden. Die machen das mit Macht, dafür sozusagen deswegen auch der Weg zu Bismarck und seiner Lobpreisung im Anlass seines Todes hin, dass die Konservativen näher an der Realität gewesen sind. Die Konservativen haben viel früher, das geht ja schon in den 30er Jahren los, wenn ich mich recht erinnere, die sozialen Kosten der Industrialisierung als erste gemerkt in allen Ländern und das war eben in Italien auch so. Während die Liberalen an dem Modell der Entproletarisierung festgehalten haben und das ist im Prinzip ein bisschen was anders. Ich will dazu nur eine Passage vorlesen, das ist ein Buch von Heinrich Herkner, das war ja nun nicht irgendjemand und da komme ich gleich zu Ihnen, welche Namen. Heinrich Herkner, die Arbeiterfrage, eine Einführung, zwei Bände, Generationen von Studenten haben das lernen müssen, sind darin sozusagen geprüft worden, haben mitgekriegt, wie ist die Arbeiterfrage zu lösen, wie ist sie zu lösen, ich zitiere jetzt ganz einfach. In zwei Wegen, schreibt er. Erstens, durch die Hebung der Klassenlage und zweitens, das klingt sozusagen unverdächtig, da kann man auch sozusagen den Wohlfahrtsstaat dahinter verstehen. Zweitens, Beseitigung der Hindernisse, welche heute das Aufsteigen begabter Elemente aus der Arbeiterklasse in höhere Gesellschaftsklassen erschweren. Die soziale Reform bringt auch den Ärmsten bessere Nahrung, größere Muße, mehr Erziehungs- und Bildungsgelegenheiten. Das sind aber die sichersten Grundlagen, von denen aus der Aufstieg begabter Elemente erfolgen kann. Das ist jetzt nicht von 1844 Mitteilungen des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Klasse, sondern das ist die achte umgearbeitete Auflage von 1922. Da stehen solche Sätze drin. Bildung, Hebung der Erziehungsbildungsangelegenheiten größere Muße, sicherste Grundlagen, von denen aus der Aufstieg begabter Elemente erfolgen kann. Das ist sozusagen die klassische bürgerliche Sozialreform des 19. Jahrhunderts, sozusagen eines der Schlüsselzitate, an denen ich meine These angehängt habe, dass die Sozialreform nie reformiert worden ist. Und das ist klar, dass Härtner im nächsten Jahr oder schon am Jahresende des Buches, Mitte des Jahres erschien, am Jahresende fängt er an, dem Arbeitgeber dieser wichtigen Zeitung zu schreiben, Krise der Sozialpolitik. Ich meine, die SPD hat ja bloß gegrinst, wenn sie das gelesen hat. Direkt zu Ihren Fragen, wer ist also gemeint? Natürlich der Härtner bis hierher, nicht der Härtner ab 1923, dann Franke, würde ich sagen, überhaupt die Zeitschrift Sozialpolitik, wer darin geschrieben hat, und es ist ganz spannend, in dem Moment, wo Härtner beginnt, von der Krise der Sozialpolitik zu schreiben, dann die Sozialpolitik, die Zeitschrift, Entschuldigung, Soziale Praxis, die Zeitschrift Soziale Praxis zu lesen. Härtner war bei beiden der Vorsitzende. Und wie die soziale Praxis auf Härtner nun beginnt einzudreschen, ohne Namensnennung, aber es ist allen Lesern klar, wie das gemeint ist, da sieht man, wie da plötzlich die Konzeptionen miteinander in Widerstreit geraten, also soziale Praxis und insofern Franke natürlich, dann von den Katholiken, Hitze etwa, Hertling, nicht Naumann. Naumann ist von Theodor Heuss heilig gesprochen worden. Das ist das große Problem und niemand liest sozusagen die neue Biografie von Theiner, von Peter Theiner aus Düsseldorf von 1904 oder 85, wo die Dinge zurechtgestellt worden sind. Auch diese ganzen Zusammenhänge mit dem sozialen Kaisertum und ähnliche Dinge. Ich glaube, Naumann müssen wir lernen, anders einzuschätzen. Da bin ich gleich am Ende, denn mit den Katholiken ist in der Tat das Stichwort gegeben, wo Sie zum Schluss noch gefragt haben, wie geht es denn nun schließlich weiter nach 1923. Ihr Verdacht ist für, also eines ist zunächst Tatsache, der Begriff stirbt nicht aus und die 50er Jahre sind voll von, nicht nur vom Wort Sozialreform, sondern von der Parole umfassende Sozialreform. Ein Wahlkampf ist geführt worden im Namen umfassende Sozialreform 1953 und hat 1957 eine Rolle nicht ganz am Rande, aber sicher nicht mehr auf dem ersten Platz geführt. Das war die Parole der CDU und damit sind wir sozusagen beim Stichwort. Es sind die katholischen Sozialreformer, die gewissermaßen dieses Konzept modernisieren, transformieren, plus, und das ist eben der große Unterschied zwischen der CDU und dem Zentrum, es fließt eine andere Gruppe noch mit hinein, das sind die Wirtschaftsdemokraten, die ja ab 42 das Konzept der sozialen Marktwirtschaft entwerfen, also Müller-Armack und diese Leute, die ja nachher auch in der CDU landen, oder eben um Erhard Beraterkreise bilden, deren Konzeptionen fließen zusammen und es ist eine absolut moderne Sozialreform, die jetzt sich nicht mehr auf den Arbeiter speziell ausrichtet, sondern die gesamtgesellschaftliche Sozialreform zur Daueraufgabe erklärt. Das ist das Konzept der 50er Jahre, unendlich moderner als das, was wir vorher hatten und das ist sozusagen der offene Begriff, der sich selber gegenüber auch revidibel ist, der eigentlich ins Kaiserreich schon gehört hätte, um da manche Enttäuschung zu ersparen. Danke. Grazie, siamo terribilmente in ritardo. Do la parola a Rickert, bitte.